Wir beginnen mit einem Stück des Münchner Gitarristen Johannes Tonio Kreusch, das er selbst spielt. Inspiration. Thank you. Inspiration, ein Präludium für Gitarre-Solo von Johannes Tonio Kreusch und von ihm selbst gespielt hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. Weiter geht es mit einem Werk der gebürtigen Slowakin Viera Janáčeková, die in den letzten Jahren ihres Lebens vor allem in Bamberg gelebt hat. Letztes Jahr im Mai ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Stück, das wir von ihr hören, heißt Quintessenzen, komponiert für Bassflöte und Streichorchester. Ein Streichorchester, das als Doppelstreichquartett mit Kontrabass besetzt ist. Die Ausführenden sind Eric Lamb, Bassflöte, das Quasars Ensemble und die Leitung hat Ivan Buffa. Thank you. Thank you. Quintessenzen, auch Arcadia genannt. Ein Werk von Viera Janáčeková für Bassflöte und Streicher, das waren Eric Lamb und das Quasars Ensemble unter der Leitung von Ivan Buffer. Jetzt hören wir Musik des in München geborenen Cornelius Hirsch. Er ist ein gelernter Pauker, wirkte lange an der Oper in Kiel, lebt aber mittlerweile als freischaffender Musiker und Autor im Bayerischen Wald. Das Werk, das wir von ihm hören, heißt S26 für Lilith, zweimal sieben Variationen über vier siebentönige Themen für zwei Pianisten und zwei Schlagzeuger. Es wurde 1992 im Münchner Gasteig im Rahmen eines Musica Viva Konzerts von uns mitgeschnitten. Wir hören als Ausführende Edgar Guckeis und Peter Sadlo Schlagzeug sowie Georg Schütz und Thomas Hitzelberger am Klavier. Thank you. Thank you. Thank you. Variationen von Cornelius Hirsch über siebentönige Themen für zwei Pianisten und zwei Schlagwerker, Edgar Guckeis und Peter Sadlow Schlagzeug, Georg Schütz und Thomas Hitzelberger am Klavier. Sie hören das Concerto Barbarese in Bayern 2, jetzt mit Musik von Moritz Eggert, Et in Arcadia Ego, und In Arkadien Ich heißt es, und zwar für Streichquartettbesetzung. Das Centaur-Quartett, das sind Annette Fritz und Marc Kaufmann Violine, Katharina Schmauder Viola und Caio de Acevedo Violine.

Perkussive Streichquartettklänge waren das mit dem Centaur Quartett. Es spielte Et in Arcadia Ego von Moritz Eggert. Unser nächstes Stück trägt ebenfalls einen klassisch-griechischen Titel, Tautochronie Zykloiden 3. Es stammt von Minas Bourboudakis und wurde komponiert für zwei Klaviere, zwei Schlagzeuger und Live-Elektronik. Wir hören Andreas Kuras und Prodromos Symeonidis am Klavier, Matthias Lachenmeier und Carlos Vera Larussea am Schlagzeug und Paolo Mariangeli Live-Elektronik und Klangregie. Eine Live-Aufnahme aus der Bayerischen Akademie der Schönen Künste aus dem Jahr 2016. Thank you. Thank you. Musik von Minas Borboudakis Tautochronie Zykloiden 3 für zwei Klaviere, zwei Schlagzeuger und Live-Elektronik. Die Ausführenden waren Andreas Kuras, Prodromos Simeonidis, Matthias Lachenmeier, Carlos Vera Larusea und Paolo Mariangeli. Dorothee Eberhardt hat die nächste Musik geschrieben für unser heutiges Concerto Bavarese in Bayern 2. Wir hören ihr Streichquartett Nummer 3, ein zweisätziges Werk, gespielt vom polnischen Ex-Quartett. Thank you. Musik von Dorothee Eberhardt. Wir hörten ihr drittes Streichquartett, gespielt vom Ex-Quartett